1 Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um 7 Uhr. Erdogan zieht Anzeigen zurück. Jesiden demonstrieren in Bielefeld und das Wetter später auch mal nass. Erdogan-Beleidigung. Der türkische Präsident will hunderte Klagen stoppen. Erdogan hat das als Zeichen des guten Willens bezeichnet. Es geht um Anzeigen wegen Präsidentenbeleidigungen, die er selbst gestellt hatte. Unklar ist, ob das auch für Verfahren im Ausland gilt. In Deutschland käme die Klage gegen Moderator Jan Böhmermann wegen seines Satiregedichts in Frage. Stresstest. Die europäischen Großbanken haben einigermaßen gut abgeschnitten. Beim Test der Bankenaufsicht wurde durchgespielt, wie sie mit Wirtschaftskrisen oder Börsencrashs klarkommen würden. Von den neuen deutschen Banken im Test haben nicht alle überzeugt. Mehr dazu von Stefanie Pieper. In olympischer Verfassung haben sich die beiden größten deutschen Privatbanken bei diesem Fitnesstest nicht gerade präsentiert. Die Commerzbank landete unter den 51 untersuchten europäischen Geldhäusern nämlich nur auf Platz 44 und die Deutsche Bank auch nur auf Platz 42. Der Grund ist, dass der Kapitalpuffer im Fall einer schweren Rezession ziemlich stark abschmelzen würde, stärker als bei den meisten anderen Banken in Europa. Jesiden-Demo. In Bielefeld gibt es heute eine Demonstration gegen den IS-Terror. Tausende Jesiden wollen daran erinnern, dass Angehörige der Minderheit im Nordirak verschleppt, versklavt und zum Teil getötet wurden. Ermittler der UNO stufen die Verfolgung der Jesiden durch den IS als Völkermord ein. Die Polizei rechnet bei der Demo in Bielefeld mit etwa 5000 Teilnehmern. Rekordjackpot. Ein Lottospieler aus Hessen bekommt den höchsten Lottogewinn, den es je in Deutschland gab. Er hat den Eurojackpot geknackt. Nach Angaben von Westlotto in Münster gibt es dafür fast 85 Millionen Euro. Der bisherige Rekord lag bei knapp 77 Millionen Euro. Die hatte im März ein Spieler aus der Nähe von Köln gewonnen. 1 Live. Sektorwetter. Der Samstag startet meistens trocken, zum Teil auch sonnig. Später zieht es sich immer mehr zu und es können auch Schauer dabei sein, vor allem zwischen Niederrhein, Münsterland und Ostwestfalen. Dazu in Olpe bis zu 21 Grad, in Wesel, Bünde und Hattingen 22, Leverkusen schafft maximal 24 Grad. Der Sonntag wird dann oft freundlich bei 21 bis 25 Grad, ab dem Nachmittag dann aber zum Teil Schauer und Gewitter. Stauschau. Ja, 43 Recklinghausen Richtung zwischen nochmal. Die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal ist zwischen Herne-Eickel und Kreuz-Bochum wegen Bauarbeiten gesperrt, das Ganze bis Montagmorgen. Ich sag doch, wir brauchen hier mehr Kaffee. Ich glaub auch. Oh. 1 Live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Ihr seid auf jeden Fall fitter als die Kollegen hier und ich auch und seid alles schwer unterwegs. Hab hier gerade eine Nachricht bekommen. Walli ist auf dem Weg aus Paderborn zur deutschen Meisterschaft im Wakeboard nach Norderstedt. Mein Gott. In Krefeld trifft sich Julian gerade zum Frühstück mit Freunden und später geht's ab nach Holland. Ihr seid aber früh dran. Und der Oberknaller sind die Jungs, die gerade auf dem Weg in Kettlerhof sind und den 24. Geburtstag von Phil feiern. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Es ist 7 Uhr morgens. Der Junge soll doch noch 25 werden nächstes Jahr. Aber viel Spaß euch. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Live. See, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though, now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous. But I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my anger. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely, this shit ain't random. I didn't get lucky, made it right here. Cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Wenn ihr dieses Wochenende jemanden beim Party machen seht, der gleichzeitig auf sein Handy guckt, wofür braucht er das wohl? Ich? Ja, für die Uhrzeit. Nur für die Uhrzeit. Nur definitiv nur für die Uhrzeit und um einen Zuber zu fangen. Ach so, es geht um Pokémon Go. In der Düsseldorfer Innenstadt wurde diese Woche sogar extra eine Brücke für Autos gesperrt. Es geht da um die Girardet-Brücke direkt an der Kö, so über einen 10 Meter breiten Kanal. Da werden so viele Pokémon angelockt, dass Leute mit Campingstühlen kommen und ihre Abende auf dieser Brücke verbringen. So, und wenn ihr da euren Abend verbringt, wir sorgen uns ja um euch, dann müssen wir natürlich mal checken, wie hoch ist der Partyfaktor auf unserer Sektor-Pokémon-Brücke. 1Live-Club-Checker Leo Braun, du hast das wissenschaftlich hoch korrekt gemacht. Das stimmt. Ja. Und hast verschiedene Kategorien getestet. Was ist Kategorie Nummer 1? Ja, da kommt die Brücke direkt erstmal gar nicht so gut weg. Es geht um den Alkohol. Oha. Ein Bierchen, aber jetzt nicht exzessiv saufen. Wir wollen ja bei Pokémon noch den Aim behalten. Ne? Also man muss ja schon Prioritäten setzen. Ja, das Geile daran ist, das Ganze ist stimmungsmäßig irgendwie wie auf so einem Festivalzeltplatz. Es haben viele auch so Eistee-Tetra-Packs dabei. Nur auf dieser Brücke ist da halt wirklich auch nur Eistee drin. Ich habe mal irgendwo gehört, man kann auch ohne Alkohol eine gute Party haben. Aber ohne... Okay, mal später drüber. Aber ohne Musik, ne? Da wird es schwierig. Wie sieht es damit aus? Die gibt es da schon. Also viele haben ihre Boxen dabei und von Elektrohaus bis Chartmusik ist wirklich alles dabei. Teilweise auch Pokémon-Musik. Nur getanzt wird nicht. Die einzigen Bewegungen... Die gibt es außer Wischen eigentlich keine Bewegung. Wischen und drehen, das war's, glaube ich. Beziehungsweise muss man für die Dance Moves die Augen ein bisschen mehr aufhalten. Also die Dance Moves sind sehr interessant. Man sieht die Leute, die pinkeln müssen, die dann mit den Beinen wackeln. Dann gibt es die, die vor Freude ein bisschen aufspringen, weil ein gutes Pokémon auftaucht. Ja, und das ist wirklich krass. Ich war da dabei, als ein Lapras aufgetaucht ist. Aha. So, die Leute rasten wirklich komplett aus. 5 Minuten wurde eskaliert. Unfassbar! So, wie sie sich freut. Aber dann so nach 5 Minuten ist halt auch wieder alles ruhig. Das ist ja so Justin Bieber-Style. Okay, also Alkohol ist auf jeden Fall eher schlecht. Dance-Moves gehen so und Stimmung kann sehr gut sein. Das war noch eine letzte Kategorie, um den Party-Faktor zu checken. Genau, die Flirt-Möglichkeiten. Oh, jetzt wird's wichtig. Und Pokémon Go ist tatsächlich der perfekte Icebreaker. Und wie das läuft, das hat mir Florian aus Düsseldorf einmal vorgespielt. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie auf der Suche nach Pokémons? Ja, ich auch. Soll ich Ihnen ein paar Poké-Spots zeigen? Ja. Siehst du die Frauen dann immer? Nein, je nachdem welches Alter. Da war nur Eistee drin. Bei ihm vielleicht jetzt nicht. Aber so Pokémon Go bietet natürlich direkt riesige Mengen Fragen. Oh Gott, Entschuldigung. Diese Pokémon-Dinger, die machen mich fertig. Welches Level bist du? Was hast du für Pokémon gefangen? Willst du mein Pikachu sehen? Welche Pokémons man noch hat, wo man war, wo gute Pokémons noch sind. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ja. In Düsseldorf versammeln sich regelmäßig hunderte Pokémon-Go-Fans an einer bestimmten Brücke. 1Live-Club-Checker Leo Braun hat gecheckt, ob wir da zu einer guten Samstagabendparty hinstarten könnt. Und wir würden auf jeden Fall sagen, das könnt ihr mal probieren. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just just own the night like the fire.

Ob damit auch Verfahren im Ausland wie das gegen Moderator Jan Böhmermann und sein Schmähgedicht gemeint sind, ist noch unklar. Aus Istanbul berichtet Christian Butke. Erdogan erklärte am Abend, die Klagen wegen Präsidentenbeleidigung zurückzuziehen, sei ein Zeichen des guten Willens. Nach Angaben der Behörden laufen Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung gegen Bürger und Politiker in mehr als 2000 Fällen. Zahlreiche Klagen richten sich gegen Kinder und Jugendliche, etwa weil sie Erdogan-Plakate abgerissen hatten. Andere hatten auf Facebook Erdogan-Witze geteilt. Testergebnis. Die Banken in Europa sind einigermaßen krisensicher. Der neue Stresstest der Bankenaufsicht hat ergeben, dass die Großbanken inzwischen besser mit Wirtschaftskrisen und Kurseinbrüchen an den Börsen klarkommen würden. Insgesamt wurden 51 Banken überprüft, darunter 9 aus Deutschland. Commerzbank und Deutsche Bank gehörten zu den 10 schwächsten Teilnehmern. Hackerangriff. Die Attacke auf die Partei von US-Präsidentschaftskandidatin Clinton ist größer als bisher gedacht. Auch das Wahlkampfteam der Demokraten ist betroffen. Bekannt war schon ein Angriff auf die Parteiführung. Dabei hatten Hacker tausende interne E-Mails kopiert. Die landeten dann auf WikiLeaks. Clintons Wahlkampfteam glaubt, dass Russland dahinter stecken könnte. Bußgelderhöhung. Die höheren Strafen für Schwarzfahrer in Nordrhein-Westfalen bringen offenbar nicht viel. In den Regionen Köln und Bonn wurden in den letzten 12 Monaten etwas weniger Leute ohne Ticket erwischt. Im Ruhrgebiet und Ostwestfalen blieben die Zahlen unverändert oder stiegen sogar an. Vor einem Jahr war die Strafe fürs Schwarzfahren in NRW erhöht worden von 40 auf 60 Euro. 1 Live. Sektorwetter. Das ist heute besonders im Süden von NRW erst grau, ansonsten auch viel Sonne dabei. Später zieht es sich immer mehr zu und es können auch Schauer dabei sein, vor allem zwischen Niederrhein, Münsterland und Ostwestfalen. Das sind die Höchsttemperaturen 20 Grad in Lüdenscheid, 22 in Bochum und Bünde und bis zu 23 Grad in Grevenbruch und Troisdorf. Der Sonntag wird dann oft freundlich bei bis zu 25 Grad, ab dem Nachmittag zum Teil Schauer und Gewitter. Stauschau. A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Dreieck Erftal und Gleuel, 3 Kilometer stockender Verkehr. A1 Münster Richtung Osnabrück zwischen Greven und Lengerich, 5 Kilometer Stau, da müsst ihr 10 Minuten mehr einplanen. Und die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal ist zwischen Herne-Eickel und Kreuz-Bochum wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Wetter ist oft freundlich. Ja. Sind wie wir so hier, oder? Oh. Ja. Da reden wir gleich drüber. 1 Live. Mit Maike Greine. Ja. Schönen guten Morgen, Sektor. So, 7:30. Es ist mittlerweile hell. Die Dunkelheit haben wir hinter uns. Stefan hat geschrieben, er ist seit 5 Uhr am Arbeiten. Er ist Radlaterfahrer, um genau zu sein. Und er sagt, er trinkt keinen Kaffee, deswegen ist er auch ziemlich müde. Und er bittet uns, ein paar Beats zu spielen. Lieber Stefan, machen wir gerne, aber für dich gibt's jetzt Heartbeats. Hast mich lang nicht mehr so angesehen, hab viel zu oft versucht uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wär zu gehen, vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Immer noch wie früher. Und du tanzt genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Was ist

Guten Morgen, 7.41 Uhr. Falls ihr gerade auf dem Weg zum Bäcker wart und euch sind so blasse, wirklich ganz, ganz ruhige Menschen mit riesigen Pupillen entgegengekommen, das sind keine Clubgänger, das sind Aliens. Wir schreiben das Jahr 2016. Außerirdische leben mitten im Sektor und verfolgen kompromisslos ein Ziel. Sie wollen so sein wie wir. Dafür lernen sie Tag für Tag. 1 Live. Einerdung. Guten Morgen und willkommen zur Vorbereitung auf Ihre Einerdung. Guten Tag, Herr Schultelo. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich einen Schlüssel nachmachen lassen. Wo gehen Sie hin? Na, zum Schlosser? Nein, ein Schlosser macht Metallarbeit, keine Schlüssel. Aber er heißt doch Schlosser. Wer baut denn dann die Türschlösser ein? Nicht der Schlosser? Nein, die Schlösser baut der Schlüsseldienst ein. Ach so, also ich gehe für den Schlüssel zum Schlüsseldienst. Nein, der Schlüsseldienst macht keine Schlüssel. Der macht nur Schlösser. Ich geb's auf. Also wo lasse ich den Schlüssel nachmachen? Beim Schuster. Wie, beim Schuster? Ja, jeder Schuster macht auch Schlüssel. So ein Quatsch. Schlüssel beim Schuster. Die sind ja verrückt. Nein, das ist ganz normal. Schlüssel beim Schuster. Und wenn ich einen Stuhl will, gehe ich zum Tischler oder wie? Ja, natürlich. Bitte? Ich gehe doch auch nicht zum Hotdog-Essen ins Möbelhaus. Eben doch. Wie jetzt? Ja, viele Menschen gehen zum Hotdog-Essen ins Möbelhaus. Ja, sicher. Und am besten noch zum Socken kaufen ins Café-Geschäft. Ja, das auch. Was? Und das alles nur, weil der Schuster zu viele Klebstoffdämpfe eingeatmet hat und angefangen hat, Schlüssel nachzumachen. Komischer Planet. 1 Live. Einerdung. Alle Infos auf 1live.de. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? We're gonna save the world. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. Oh, oh, I can't go any further than this. Oh, oh, I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. Wird so langsam Zeit für die Abendplanung. 1 Live. Sektor Events. Heute Abend in Minden im Amphitheater gibt es ab 19 Uhr Indie, Rock und Punk beim Weserlieder Open Air. Ist ein zweitägiges Umsonst- und Draußen-Festival am Weserufer in Minden. So, wer Bock auf Tech House und Minimal hat, geht ab 23:59 ist der Beginn ins Conny Kramer nach Münster. Die feiern heute ihren dritten Geburtstag und machen ein Geschenk an alle Gäste. Der Eintritt zur Geburtstagssause ist für alle frei. Das ist doch schön. Im Rio Palace in Gescha gibt es ab 23 Uhr auch Tech House, Deep House mit Gestört, aber geil. Die kennt ihr von ihrem Song Unter meiner Haut und Ich und Du. So, dann heute in Dortmund, Westfalenpark, präsentiert von 1 Live das Juicy Beats Festival. Aber leider, leider ist das Ding komplett ausverkauft. Allerdings könnt ihr nach dem Bühnenprogramm ab 22 Uhr an der Nachtpartykasse wieder Karten fürs Nachtprogramm kaufen und dann zum Beispiel bei der Silent Disco noch bis 4 Uhr weiterfeiern. So, wo sind wir hier? Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe ab 12 Uhr. Das geht ja bald schon los. Das Out of Fame Hip Hop Festival. Und unter anderem sind die hier dabei. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. De La Soul. Ja, könnt ihr euch heute geben, außer noch mit dabei beim Flugplatz Schwarze Heide. Megalo, Sio und als Headliner Cool Savage. So, auch ab 12 Uhr, schön zur Mittagszeit, alle ab nach Bonn an die Rheinaue. Da ist das Panama Open Air, es gibt Elektro. Das findet schon seit gestern statt, heute auch noch. Und da sind zum Beispiel Tube und Berger am Start, die Ostblock-Schlampen Monika Kruse, Marek Herrmann und Laidback Luke. Also Leute, nochmal eine Runde umdrehen, heute Abend wird gefeiert. Sektor-Events auf 1live.de. Like a ghost, I need to feel something, cause I'm still so far from home. Cross your heart and hope to die. Promise me you'll never leave my side. Show me what I can't see when the spark in my eyes is gone. You got me on my knees, I'm your one man call. Cross my heart and to die, promise you I'll never leave your side. Cause I'm telling you, you're all I need. I promise you, you're all I see. Cause I'm telling you, you're all. Reklame. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Samstag. Super Samstag. Woran erkennt man eigentlich einen guten Radiospot? Daran, dass er ins Ohr geht, dass er dich emotional berührt. Und am Angebot. Mach dir einen super Samstag mit Lidl. Nur heute mit Vitator Rapsöl. Die 1-Liter-Flasche. 20% billiger für nur 79 Cent. Und helle kernlose Trauben. Klasse 1. Das Kilo für nur 1,99 Euro. Wochenende gut. Alles gut. Mit dem super Samstag von Lidl. Lidl lohnt sich. Hallo, hier ist Waltraud. Und das ist für meinen Enkel Alex, der gerade nach 4 Stunden einfach aufgelegt hat. Alex, ich komme doch mit diesem PC nicht zurecht. Also ich sollte alle Fenster schließen. Die sind ja zu. Ich habe den Schreibtisch aufgeräumt, den Papierkorb geleert und zur Sicherheit sogar noch die Küche geputzt. Nichts. Und am Ende habe ich, wie du gesagt hast, den ganzen PC einfach runtergefahren. Tja, da stand er eine halbe Stunde vorm Hauseingang und jetzt ist er weg. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Monster Energy Drink. Verschiedene Sorten, die 0,5 Liter Dose für nur 85 Cent, zuzüglich Pfand. Und rote Johannisbeeren aus Deutschland. Das Kilo für nur 2,22 Euro. Und auch am Samstag gibt's Monster Energy Drink für nur 85 Cent, zuzüglich Pfand. Und rote Johannisbeeren für nur 2,22 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Kurz vor 8. Jetzt noch schnell mit dem Anzug Gassi gehen und dann den Hund in die Reinigung bringen. Verpennt, verpeilt, verplant. Erstmal eine Gönnung. Hol dir zum Frühstück einen cremigen Kaffee Small in mehr Kaffeequalität. Frisch gemahlen aus ganzen Bohnen für nur 1 Euro. Und vielleicht noch einen heißen McMuffin Bacon and Egg dazu? Ich liebe es. McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. XXL Super Sale bei Galeria Kaufhof. Jetzt zusätzlich 30% auf reduzierte Textilien. Das ist der XXL Super Sale. Bis zu 70% sparen. Jetzt bei Galeria Kaufhof. 111 Jahre Sinalco und Deutschland dreht total am Rad. Hauptgewinn ein Original VW Bulli T1. Ich dreh durch. Gewinncodes jetzt in allen Aktionsschraubverschlüssen. Ich dreh ab. Einfach online eingeben für 11.111 Sofortgewinne und Geschenke für alle auf sinalco.de. Ich hab den Dreh raus. Die Sinalco schmeckt. Neue Talente sprechen sich in gewissen Kreisen schnell herum und deswegen wollte ich sie lieber erst mal testen. Meine Frau trifft sich mit einem Gigolo. Escort ist eigentlich der Fachbegriff. Satisfaction, das neue Beziehungsdrama aus den USA. Stehen Sie nicht da wie ein begossener Pudel, Truman. Sagen Sie was. Werden wir das wieder hinbekommen? Satisfaction, die Deutschlandpremiere. Heute um 21.40 Uhr im WDR Fernsehen. Thank you.